bis zur Übelkeit. Ich sitze wutentbrannt auf einem Jägerstand und flöte in den Baum am grünen Jägerzaun. Ein Blitz schlägt vor mir ein. Ich möchte glücklich sein. Ich komm nicht mit. Sie ruft mich streng, Joachim.